tausend Gedanken, tausend Leben, doch nur ein zu mir zu stehen. Ball die Hand zur Faust und kämpfe für dein Recht. Wir stehen Seite an Seite gegen alle Regeln, schreien es laut hinaus. Faustkampf ist unser Leben. Steiner!